Telekom Fernsprecher Reichenberger Straße 10 an Radio Apore. In meiner unmittelbaren Umgebung befindet sich ein Gebäude mit einem Flachdach. Da drin scheint ein Wettbüro zu sein, Pferdewetten. Und darauf, auf diesem Flachdachgebäude, scheint sich irgendwie eine Art Garten oder sowas zu befinden. Sieht sehr interessant aus, würde ich gerne mal von oben begutachten, aber vielleicht kann man das ja von Apple Maps aus mal kontrollieren. Ansonsten, außer einem nagelneuen Hydranten, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.